andere Welt, die du nicht kennst. Wir leben schnell, während du fällst. Wir sind da in Deutschlands Not. Halten stets die Fäuste hoch. Für uns gibt's Sieg oder Tod. Und wir werden niemals rot. Immer auf Zack und das jeden Tag. Der Kampf ist hart und trifft dich der Schlag. Wird nicht verzagt, wird weitergemacht. Dosen verlagt, heute wird gemalt. Der Bulle fragt und es wird nichts gesagt. Neben der Maske ein buntes Plakat. Schaufel gerad euer ewiges Grab. In jede Nacht regieren wir die Stadt. Und du schaust dich um und fragst dich, ja, es treibt dich in den Wahnsinn, welcher Lage heute dein Land ist. Doch gerate nicht in Panik und werde dir bewusst, zu welchen Taten du im Stand bist, was du heute für dein Land bist. Sag mir, was hält dich auf? Hast du Angst, dass du drauf gehst, dass du am Tagesende in den allerletzten Lauf siehst? Oder bist du der Versager, der meint, das ist zu spät? Ist denn zu spät? Heißt am Ende auch nur einfach, dass du aufgibst. Werde einer von uns, schließ dich an. Kein zu spät, kein zu weh, nur aufstehen. Und ich zeig es dir, verdammt, was er braucht von unseren Haaren. Nichts glorreicher auf dieser Welt als unser deutsches Land. Werde einer von uns, schließ dich an. Kein zu spät, kein zu weh, nur aufstehen. Und ich zeig es dir, verdammt, was er braucht von unseren Haaren. Nichts glorreicher auf dieser Welt als unser deutsches Land. Weil es nichts Schönes gibt, ist alles für die Scheiße zu riskieren, weil sie tagtäglich nichts anderes als Müll propagandieren, weil ich trotz Repressalien nicht den Verstand verliere, weil wir den Untergang des deutschen Volkes niemals akzeptieren. Nach vorn in den Krieg, durch die Blutbahn fließt Benzin. Unser Dresden wird nie fallen, wie der Großteil von Berlin. Wir sind die Wächter der Straßen, auf uns kannst du dich verlassen. Kannst es kaum noch erwarten, bis wir mal endlich ausrasten. Denn wir stehen in Reihe und Krieg, singen laut des Geiers Lied. In Unterzahn im Feindgebiet gegen 300 Tarn Wien. Siehst die feigen Flaschen fliegen und sie werden uns nicht kriegen. Sind die Jungs, die immer siegen, über Lügen und Intrigen. Zusammenhalt ist Stärke, Gemeinschaft unsere Kunst. Wir kämpfen für das Erbe und eine bessere Zukunft. Auf neuer deutscher Erde erbaut sich unser Bund. Werde einer von uns! Werde einer von uns, schließ dich an. Kein zu spät, kein zu weh, nur aufstehen. Und ich zeig es dir, verdammt, was er braucht von unseren Haaren. Nichts glorreicher auf dieser Welt als unser deutsches Land. Werde einer von uns, schließ dich an. Kein zu spät, kein zu weh, nur aufstehen. Und ich zeig es dir, verdammt, was er braucht von unseren Haaren. Nichts glorreicher auf dieser Welt als unser deutsches Land. Werde einer von uns, schließ dich an. Kein zu spät, kein